Ach, noch in der letzten Stunde werde ich verbindlich sein. Klopft der Tod an meine Türe, rufe ich geschwind. Herein? Woran soll es gehen? Ans Sterben? Habe ich zwar noch nie gemacht, doch wir werden das Kind schon schaukeln. Na, das wäre ja gelacht. Interessant, so eine Sanduhr. Ja, die halte ich gern mal fest. Ach, und das ist Ihre Sense? Und die gibt mir dann den Rest? Wohin soll ich mich jetzt wenden? Links von Ihnen aus gesehen? Ach, von mir aus, bis zur Grube. Und wie soll es weitergehen? Ja, die Uhr ist abgelaufen. Wollen Sie die jetzt zurück? Gibt's die irgendwo zu kaufen? Ein so ausgefallenes Stück findet man nicht alle Tage. Womit ich nur sagen will, ach, ich soll hier nichts mehr sagen. Geht in Ordnung, bin schon... Ein Gedicht von Robert Gernhardt. Es fügt sich nahtlos ein in die barocke Tradition der Vanitas-Lyrik, in der die Dichter die Vergänglichkeit zum Thema machten. An den Tod denkt keiner gern. Und auch die Einbußen des Alters werden am liebsten verdrängt. Das war schon immer so. Was sich allerdings geändert hat, ist das Bild, das wir uns vom Alter machen. Wie nicht jeder Wein durch das Alter sauer wird, so wird es auch nicht jeder Charakter. So schrieb Cicero 44 vor Christus in seinem Aufsatz De Senectute über das Alter, die erste speziell diesem Thema gewidmete philosophische Schrift. Cicero vertrat darin die Ansicht, dass das ganze Leben eine Vorbereitung auf das Alter sei, in dem man dann die Ernte dieses Lebens einfahren dürfe. Er war damals 62 Jahre alt und wollte demonstrieren, wie wichtig die Alten für das Gemeinwohl sind. Er berief sich auf Platon, der das Alter ebenfalls hochgeschätzt hatte, und auf die griechischen Städte, in denen der Rat der Geronten, zu Deutsch der herrschenden Greise, eine wichtige politische Institution war. Warum? Weil sie Erfahrung hatten. Auch Cicero pochte auf die Erfahrung, die die Alten der Jugend voraus hätten. Ich schreibe von allen wichtigen Prozessen, in denen ich als Verteidiger aufgetreten bin, die Reden auf, ich beschäftige mich mit dem bürgerlichen Recht, lese die griechische Literatur und um das Gedächtnis in Übung zu halten, wiederhole ich mir am Abend, was ich an jedem Tag gesagt, gehört und getan habe. Das sind die Übungen des Geistes, die Wettläufe des Verstandes. Ich stehe meinen Freunden bei Gericht bei, gehe häufig in den Senat, bringe unaufgefordert zur Sprache, was ich reichlich überdacht habe, und verfechte es mit den Kräften des Geistes, nicht des Körpers. Auch wenn der Körper nachlässt, wenn es hier und da zwickt und zwackt, tut man gut daran, die Leiden nicht so wichtig zu nehmen. Wohlbefinden erlangt man am besten dadurch, dass man weiterhin geistig tätig ist, auch wenn die Kräfte des Körpers nachlassen. Der Geist ist laut Cicero im Alter besonders leistungsfähig. Dank der angesammelten Erfahrung ist der alte Mann der bessere Staatsmann. Große Dinge vollbringt man nicht durch körperliche Kraft und Schnelligkeit, sondern durch Planung und Entscheidung. Es sei denn, ihr habt den Eindruck, dass ich, der ich als Soldat, Tribun und Konsul in vielen Kriegen tätig war, nunmehr nachlasse, nur weil ich keine Kriege mehr führe. Als Senator aber schreibe ich vor, welche Kriege zu führen sind. Würde und Weisheit zieren den Alten. Er ist philosophischer Lehrer der Jugend und Staatsmann auf der Höhe seines Lebens. Am Ende ist ihm ein sanfter Tod beschieden. Die Literaturwissenschaftlerin Hannelore Schlaffer ist in ihrem Buch »Das Alter – Ein Traum von Jugend« dem Altersleitbild in der europäischen Geschichte nachgegangen. Cicero, so schreibt sie, sieht das Altern als einen Prozess der Läuterung. Die Würde des Alters gründet er auf die Erscheinung des reinen Geistes. Der alte Mann ist gleichsam von Natur aus Philosoph. Er überschaut das Leben und nimmt an ihm nur noch als Beobachter, Theoretiker und Ratgeber teil. Die philosophische Haltung, die dem Alter Würde und Wohlbefinden verleiht, setzt die Negation des Körpers voraus. Dieses Modell vom Alter, der Geist triumphiert über den Körper, wird in der europäischen Philosophie immer wieder variiert und bleibt als Leitbild gültig bis ins 18. Jahrhundert hinein. Dieses Leitbild entspricht einem Ideal. Die Wirklichkeit des Alters, zu jeder Zeit eine beschwerliche, kommt in den philosophischen Schriften nicht vor. Sie taucht dafür in der Literatur auf, und das gilt für alle Epochen. bittere, schadenfrohe und realistische Darstellungen des Alters sind Sache der Dichter. Schon in der Komödie Die Wespen von Aristophanes klagt der Sohn über den lächerlichen Alten. Ja, gewiss, ich ernähre ihn und gebe dem Greis, was das Alter erfreut, wie Gerstenschleim, ein behagliches Wams, einen wärmenden Pelz, eine Dirne, die nachts ihm den Hintern beklopft. Das Thema Krankheit schob Cicero noch ganz souverän in den Hintergrund. Er schloss sie aus der Definition des Alters aus. Von Krankheit gefährdet sind nur die Jungen, die an Infektionskrankheiten zugrunde gehen, an Typhus, Blutvergiftung oder Blinddarmdurchbruch. Die Alten haben sich ja bereits als die Widerstandsfähigen herausgestellt, weil sie überlebt haben. Alterskrankheiten als Begriff entdeckte man erst in der Neuzeit. Der alte Mann, so Cicero, kann sich also ganz dem großen Überblick hingeben. Der erste Philosoph, der von diesem Leitbild abwich und schon mal eingestand, dass das Alter nicht unbedingt die Krone des Lebens sei, war Michel de Montaigne. Als 55-Jähriger schrieb er in seinen Essay: Von allen großen menschlichen Taten, die zu meiner Kenntnis gelangt sind, glaube ich den größeren Teil bei denen zu finden, die vor dem 30. Lebensjahr verrichtet worden sind. Es ist möglich, dass bei Männern, die ihre Zeit gut nutzen, das Wissen und die Erfahrung mit dem Alter wachsen. Aber die Entschlusskraft und die Lebendigkeit welken dahin. Ich habe auch deren genug gesehen, bei denen das Gehirn vor den Beinen schlaff wurde. Und gerade weil dies ein Gebrechen ist, das der Betroffene selbst wenig spürt, ist es doppelt gefährlich. Soweit Montaigne. Er blieb, philosophiegeschichtlich gesehen, noch eine Einzelstimme. Erst im 18. Jahrhundert vollzog sich die Ablösung vom antiken Leitbild des Alters weg vom Geist und hin zum Körper. Es war bezeichnenderweise ein Arzt, der sie zum ersten Mal formulierte. Johannes van Swieten, der Leibarzt der Kaiserin Maria Theresia. 1763 hielt er vor Kollegen eine Rede über die Erhaltung der Gesundheit der Greise an der Universität Wien. Es gibt krankhafte Zustände im Alter, die dem Tode vorausgehen. Ich nenne sie Alterskrankheiten. Sobald nämlich nach einem langen Leben die dickwandigen Gefäße unseres Körpers verengen, nehmen alle Funktionen ab. Die Sinne werden stumpf, das Gedächtnis wird unsicher, die Gefäße werden knorpelig und lassen sich wegen ihrer Härte auch durch die Kraft des Blutes nicht mehr ausdehnen. Die in diesem Stadium Befindlichen sind altersschwach. Zum ersten Mal wird das Phänomen Alterskrankheit beschrieben. Damit findet, so Hannelore Schlaffer, die Amtsenthebung des Alters statt. Der Alte wird nun als ein der Jugend beraubter, reduzierter Mensch gesehen. Johannes van Swieten gibt Ratschläge, wie sich alte Leute ernähren und pflegen sollen. Es gibt ja auch ein frisches, rüstiges Greisenalter. Und dass dieses geschützt werden muss, wird niemand bezweifeln. Der Mensch ist verpflichtet, sein Alter sorgfältig zu erhalten, damit er der Familie und dem Staat noch nützen kann. Am besten für alte Leute sind Hühnchen, Reis und Gemüse frisch aus dem Garten. Den Wein pflegt man, die Milch der Greise zu nennen, und bei mäßigem Gebrauch nutzt er auch dem Alter. Noch ein weiterer Arzt, der sich mit dem Alter beschäftigte, trat auf den Plan. Christoph Wilhelm Hufeland, 1762 in Thüringen geboren, veröffentlichte 1797 das Buch »Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern«. Im Jahr 1800 wurde er Professor an der Universität Berlin und Leibarzt des preußischen Königs. Er gilt als Begründer der Naturheilkunde. Seine Diätetik, so nannte er die ganzheitliche Lehre von der gesunden Lebensführung, spielt bis heute eine Rolle in den ökologischen und vegetarischen Ernährungslehren. Von ihm stammt das berühmte Wort: Vorbeugen ist besser als heilen. Alle Extreme verhindern die Verlängerung des Lebens. Askese ist ebenso schlecht wie Völlerei. Wer mit Maßen genießt und sich ausgewogen ernährt, verlängert das Leben am ehesten. Zu van Swieten und Hufeland gesellte sich noch Johann Christian Reil. Er veröffentlichte die Schrift »Von der Lebenskraft« und empfahl darin besonders die Bewegung als Mittel, um das Leben zu verlängern. Die wahre Kunst, lange zu leben, besteht also darin, dass wir alle Organe abwechselnd anstrengen und keins allein, dass wir sie nicht zu stark anstrengen, in gehörigen Zwischenräumen ihnen wieder Ruhe verstatten und keine stärkeren Reize anwenden, als zur Erhaltung der Tätigkeit notwendig ist. Ein neuer Themenbereich war geboren: die Ratgeberliteratur fürs Alter. Jetzt geht es nicht mehr um die Würde des philosophisch gereiften Alten, jetzt geht es um die ängstliche Pflege des Körpers. Das führt, so Hannelore Schlaffer, vom Gemeinwesen weg ins ganz Private. Der Senior, der neue Alte, der den Geronnten, den Alten der Antike und der frühen Neuzeit ablöst, ist ein Handwerker seines Wohlbefindens. Cicero fürchtete, dass ihm das Ruder des Staates entwendet werde, und deshalb hat er sich in die Rede geworfen. Sobald sich aber die Aufmerksamkeit auf banale Lebensverlängerung richtet, muss jeder für sich allein das Quäntchen Cholesterin bestimmen, das ihm gerade noch zuträglich ist. So wird der wagemutige, den Körper für nichts achtende Geront, der ein Staatsschiff lenkt, von dem um seine Gesundheit besorgten Senior abgelöst, den ein Omnibus von einer touristischen Sehenswürdigkeit zur nächsten kutschiert. Doch es entwickeln sich noch einige andere Altersmodelle, bevor der cholesterinbewusste, reisefreudige Senior das Altersleitbild unserer Gegenwart wird. Ein typisches Modell des 19. Jahrhunderts war der freundliche Großvater. Victor Hugo mit seinen philosophischen Betrachtungen über die Kunst, Großvater zu sein, war der Erste, der es vorstellte. Alt zu werden heißt zurückkehren in die Morgenröte des Lebens. Als Patriarch, der die Kinder an der Hand nimmt, richte ich meinen Tag nach ihren Ruhe- und Spielzeiten und passe meine Schritte der liebenswerten Kleinheit ihrer Schritte an. Hugo schildert seine Enkelkinder als kleine Engelchen und ist entzückt von ihren ersten Schritten, ihren ersten gelallten Worten, ihren unverstellten Gefühlen, dem Trotz und der Zärtlichkeit. Charles Dickens allerdings fand das sentimental. Wir nennen es einen Zustand ähnlich der Kindheit, aber es ist ihr armseliges und eitles Trugbild, so wie der Tod ein Trugbild des Schlafes ist. Wo sind in den Augen des alten Mannes Licht und Leben, wie sie aus den Augen der Kinder lachen? Stellt das Kind und den in die Kindheit zurückgefallenen Greis nebeneinander und seht, wie albern diese Eitelkeit ist, die den glücklichen Anfang unseres Lebens verleumdet, indem sie der krampfhaften Nachahmung ihren Namen gibt. Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte. Ein kindischer Großvater ist vielleicht lächerlich, aber ein Großvater, der sich noch genau daran erinnert, wie er sich in seiner Kindheit und Jugend gefühlt hat, kann sich durchaus mit dem Enkel besonders gut verstehen. Hermann Hesse beschreibt so ein Verhältnis in seinem Aufsatz Großväterliches. Ich war nicht ganz 15 Jahre alt und hatte als Schüler des Klosterseminars Maulbronn ein kaum zu sühnendes Verbrechen begangen. Ich war davongelaufen, in den Wäldern gesucht und der Polizei gemeldet worden, hatte mir beim Übernachten auf freiem Felde bei 10 Grad Kälte beinahe den Tod geholt und war nun nach meiner Entlassung aus Krankenstube und Karzer nach Hause gekommen, vom Seminar zwar noch nicht endgültig entlassen, aber doch beinahe hoffnungslos gefährdet. Einer der ersten Pflichtbesuche in der Heimat war der beim verehrten, geliebten, im Augenblick aber auch gefürchteten Großvater. Meine Eltern hatten ihn gebeten, mir die Größe meines Verbrechens klarzumachen. Mein Gang zu seinem hochgelegenen Studierzimmer war der Gang des Sünders zum Gericht. Ich betrat furchtsam das Heiligtum und sah den Alten von seiner Schreibarbeit aufsehen. Er lächelte aus dem breiten weißen Bart hervor, noch mehr aber mit den hellblauen Augen, und sagte: »So, du bist Zermann. Ich hab gehört, du habest neulich ein Geniereisle gemacht.« Ein wohlwollender Großvater, dem es in seiner eigenen Jugend ähnlich ergangen war. Eine typische Figur des 19. Jahrhunderts. Nicht mehr die politische und staatstragende Beratung ist die Aufgabe des Alten, sondern die Begleitung der Enkel. Diese Beschränkung auf die Sorge um die Nachkommen, die Entdeckung des Opas, hängt zusammen mit der Entdeckung des Kindes. Nachdem Rousseau im 18. Jahrhundert die Kindheit als eine Lebensphase mit eigenen Rechten beschrieben hatte, wurde die Pädagogik erfunden. Die Großeltern, die über Zeit verfügten, bekamen eine neue Funktion zugewiesen. Simone de Beauvoir schrieb in ihrem Buch »Das Alter«: Der Wandel der Familie hat die Beziehung zwischen Enkelkindern und Großeltern verändert. Statt einer Gegnerschaft hat sich zwischen ihnen ein Bündnis entwickelt. Da der Großvater nicht mehr Familienoberhaupt ist, wird er zum Komplizen des Kindes, über den Kopf der Eltern hinweg. Und umgekehrt, die Kinder finden in ihm einen unterhaltsamen und nachsichtigen Gefährten. Das Leitbild freundlicher Großvater spielt auch heute noch eine Rolle. Im Zeitalter der Individualisierung hält er, so Hannelore Schlaffer, die Fahne der Familie hoch. Großeltern erobern sich mit ihrer Hilfsbereitschaft eine Macht, die sie als Eltern ihren Kindern gegenüber kaum je besaßen. Sie beweisen den Jungen, die das Experiment der Ehe abgebrochen oder gar nicht versucht haben, für die Familie keinen Sinn hat, wie wichtig jene scheinbar vergangene Institution ist. Die Alten sind im Jahrhundert der Singles die Träger der Familienideologie. Der freundliche Großvater war aber nicht das einzige Modell in der Nachfolge des staatspolitisch tätigen Geronten. Neben dem auf die Familie beschränkten lieben Opa erfindet das 19. Jahrhundert auch den großen Alten. In Deutschland fällt einem als erstes dazu Goethe ein. Und Heinrich Heine, der ihn in Weimar besuchte, hat von ihm auch ein geradezu exemplarisches Bild des großen Alten gemalt. Goethes Auge blieb in seinem hohen Alter ebenso göttlich wie in seiner Jugend. Die Zeit hat auch sein Haupt zwar mit Schnee bedecken, aber nicht beugen können. Er trug es immer stolz und hoch. Und wenn er sprach, wurde er immer größer. Und wenn er die Hand ausstreckte, so war es, als ob er mit den Fingern den Sternen am Himmel den Weg vorschreiben könne, den sie wandeln sollten. Um seinen Mund will man einen Zug von Egoismus bemerkt haben. Aber auch dieser Zug ist den ewigen Göttern eigen. Und gar dem Vater der Götter, dem großen Jupiter, mit welchem ich Goethe ja schon eingangs verglichen. Der große Alte unterscheidet sich vom Geronten der Antike dadurch, dass er meistens im Alter funktionslos geworden ist, aber auf ein bedeutendes Werk zurückschauen kann. Er wird sich selbst historisch, ein Vorgang, den Cicero entrüstet abgelehnt hätte. Der große Alte empfindet es als Pflicht, seine Memoiren zu schreiben. Schließlich repräsentiert er eine vergangene Epoche. Mit großer Vorliebe beschäftigt er sich mit Geschichte. Eine Neigung, der alte Männer bis heute gerne nachgehen. Ein typischer großer Alter war auch Jakob Grimm, der Begründer der Sprachwissenschaft. Er blieb zwar bis zu seinem Tod wissenschaftlich tätig, war also nie im Ruhestand, aber er sah die historischen Wissenschaften als geeignetes Biotop für das Greisenalter. Alte Männer sollen Historiker sein, denn in den Bibliotheken sind sie den Jungen nicht im Weg. Ein bisschen kokettierte auch er mit der Würde, die die Geronten des Altertums besaßen. In seiner Rede vor der Preußischen Akademie der Wissenschaften zum Thema »Das Alter« sagte er, »Wer hat nicht Ciceros De Senectute gelesen? Sich nicht erhoben gefühlt durch alles, was hier zu des Alters Gunsten, gegen dessen Verkennung und Herabsetzung gesagt wird. Es ist bezeichnend, dass die sonst allgemein eingeführte Rangbestimmung nach dem Alter heutzutage einer leichteren, aber kälteren nach Folge des Alphabets zu weichen pflegt. Doch nicht hier, in unserer Akademie, die den Turnus ihrer Vorlesungen nach dem Alter des Eintritts ihrer Mitglieder regelt.« Dann geht er ein auf die populäre Darstellung der Lebensalter, wie man sie heute noch manchmal auf Bauernschränken findet. »In meiner Elternstube hing ein Bild an der Wand, das sich meinem Gedächtnis einprägte. Auf der ersten Stufe stand die Wiege, die zweite Stufe betraten ein Knabe und ein Mädchen, einander an der Hand fassend, auf der dritten war ein Jüngling und eine Jungfrau, oben in der Mitte, an vierter Stelle, befanden sich Braut und Bräutigam. Auf der fünften Stufe absteigend Mann und Frau, auf der sechsten alter Mann und alte Frau, schon ein wenig gebückt, und auf der siebten Stufe wieder unten Greis und Greisin, jeder mit Stock und Krücke sich forthelfend, und vor ihren Schritten öffnete sich ein Grab. Die Lebensleiter gibt es auch als Sprichwort. 10 Jahre ein Kind, 20 Jahre ein Jüngling, 30 Jahre ein Mann, 40 Jahre stillestehen, 50 Jahre wohlgetan, 60 Jahre geht's Alter an, 70 Jahre ein Greis, 80 Jahre schneeweiß, 90 Jahre der Kinderspott, 100 Jahre gnad dir Gott. Wann genau das Alter anfängt, ist in verschiedenen Versionen dieses Spruches unterschiedlich. Aber eins kann man mit Gewissheit sagen: Es kommt immer zu früh. Es ist da, ehe man sich's versieht. Das zu schildern war immer die Aufgabe der Literatur. Besonders volkstümlich klingt's bei Goethe. Das Alter ist ein höflich Mann. Einmal übers andere klopft er an, aber nun sagt niemand herein. Und vor der Türe will er nicht sein. Da klingt er auf, tritt ein, so schnell. Und nun heißt's, er sei ein grober Gesell. Mit dem Alter, so fand Jakob Grimm, könne sich am besten der Historiker arrangieren. Der natürliche Drang des Greises, einen Lebensrückblick zu halten, vereine sich mit der wissenschaftlichen Tätigkeit. Das heißt, die Historiker unter den großen Alten haben's leichter. Die Künstler dagegen, deren Anspruch es ist, die Gegenwart zu deuten, haben es als große Alte mitunter schwerer. Gottfried Benn schilderte das Dilemma. Wenn der Autor so sehr in die Jahre gekommen ist, so senil geworden ist, dass über ihn selber Bücher erscheinen, Arbeiten, mit denen die folgende Generation promoviert, Doktorarbeiten im In- und Ausland erscheinen, in denen er analysiert, systematisiert und katalogisiert wird. Für den Autor ist es eine Vivisektion, der er beiwohnt. Immerhin, so stichelt Hannelore Schlaffer, birgt diese Verehrung auch diverse Möglichkeiten. Es öffnet sich damit dem Künstler doch wieder eine neue und bis heute letzte Chance der Verjüngung, das verehrende Publikum. Und in seinen Reihen die Studentin, die Doktorandin, die Geliebte. Auch Gottfried Benn hat die Chance wahrgenommen. Womit wir beim Modell alter Mann und junge Frau wären. Künstler dürfen alle paar Jahre eine neue, jüngere Frau beanspruchen, da Genie bekanntlich kein Alter hat. Françoise Gillot berichtet in ihren Erinnerungen Leben mit Picasso von einem Besuch im Bankhaus des Künstlers. Als wir hereinkamen, musterte uns der Pförtner und grinste. Sie haben Glück, die meisten Kunden kommen jedes Jahr mit derselben Frau und sie sieht jedes Jahr ein bisschen älter aus. Sie kommen jedes Mal mit einer neuen Frau und jede ist jünger als die vorhergehende. Das Recht der Künstler auf Verjüngung ist inzwischen zum breiten gesellschaftlichen Trend geworden. Das Modell alter Mann und junge Frau ist jedoch keiner philosophischen Abhandlung zum Alter entsprungen. Solche Abhandlungen gibt es nicht mehr. Die Funktion, ein kulturelles Altersleitbild zu schaffen, ist auf die Medien übergegangen. Sie berichten, wie Künstler und Prominente mit dem Alter umgehen und wirken damit stilbildend. Hannelore Schlaffer. Mittlerweile ist es zur Regel geworden, dass der erfolgreiche Mann sich mit einer neuen Frau belohnt. Vom Germanistikprofessor, der sich seit den 60er Jahren als revolutionslüsterner Bohemian verkleidete, bis zum Topmanager und Politiker von heute, reicht die Oberschicht der Verjüngungskünstler, die sich als eigene Klasse von den historisch oder beruflich Zurückgebliebenen absetzt, die mit ihrer Ehefrau gemeinsam alt werden. Zu allen Zeiten nahmen alte Männer gerne junge Frauen, doch war dieses Vergnügen nie als Frauenwechsel gesellschaftlich akzeptiert oder gar gefordert. Es bleibt, wie schon immer, die Aufgabe der Literatur, die wahren Hintergründe darzustellen. Mit sehr feiner Ironie tat das Italo Svevo in seiner Erzählung »Vom guten alten Herrn und vom schönen Mädchen«. Der alte Herr nach dem ersten gemeinsamen Abend: »Die Kleine liebt den Luxus meines Büros, meiner Wohnung, die Gepflegtheit meiner Person. Vielleicht findet sie, dass meine Stimme einen angenehmen Klang hat. Vielleicht gefallen ihr meine feinen Manieren.« Sie liebt es, so viele teure Speisen bei mir zu essen. Sie liebt so viele Dinge bei und an mir, dass sie wohl auch ein wenig mich selbst lieben kann. Die umgekehrte Kombination alte Frau und junger Mann gibt es zwar in Einzelfällen, wenn die Frau sehr viel Geld hat und sehr berühmt ist, aber sie wird als degoutant empfunden. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein galt: Der Mann ist Geist, die Frau ist Körper. Deshalb wurde, so Hannelore Schlaffer, die Frau in den philosophischen Schriften über das Alter nie erwähnt. Männer machen sich ein Bild vom Alter. Frauen erkennen seine Zeichen erschrocken und viel zu früh am eigenen Leib. Der Körper, von dem ein Mann, solange es irgend geht, nichts wissen will, ist das eigentliche Guthaben der Frau. Und es schwindet von Tag zu Tag mehr. Alter ist für Frauen ein Makel. In der Philosophie kam die alte Frau nicht vor, wohl aber in der Literatur. Schon Antiphilos von Byzanz machte sich lustig über die Alte, die versucht, sich schön zu machen. Glätte dir ruhig die Wangen mit all ihren Falten und Runzeln. Mach für die fehlenden Brauen Striche mit Kohle am Aug, färb dir mit dunkler Tinktur die verblichenen Haare, ringle dir mit der Brennschere Löckchen am Ohr. Alles vergebens. Man lacht dich nur aus. Die Vergänglichkeit des Fleisches wird in der Literatur vornehmlich an der Frau dargestellt. Der Mann gewinnt im Alter wenigstens an Würde. Die Frau jedoch verliert Schönheit und Anmut. Es wird der bleiche Tod mit seiner kalten Hand dir endlich mit der Zeit um deine Brüste streichen. Der liebliche Korall der Lippen wird verbleichen, der Schultern warmer Schnee wird werden kalter Sand. Was Christian Hofmann von Hofmannswaldau im 17. Jahrhundert in Worte kleidet, stellt Francisco Goya im 18. Jahrhundert durch ein Bild dar. Hasta la muerte, bis zum Tod, zeigt eine hässliche Alte beim Versuch, sich vor dem Spiegel mit einer bunten Haube zu schmücken. Frau und Alter, das schloss offenbar den Begriff Würde aus. Deshalb trägt auch die erste Schrift, die der Frau ein Recht auf ein eigenes Altersmodell zubilligt, den Titel »Die unwürdige Greisin«. Bertolt Brecht schildert darin seine Großmutter, die sich nach dem Tod ihres Mannes nicht nach den Erwartungen ihrer Kinder richtete. Großmutter, die Zeit ihres Lebens für ein Dutzend Menschen gekocht hatte und immer nur die Reste aufgegessen hatte, aß jetzt im Gasthof. Was war in sie gefahren? Sie ging zu Pferderennen, ins Kino, was vor dem Ersten Weltkrieg noch ein dubioses Vergnügen war, und nahm eine Hypothek auf ihr Häuschen auf. Letzteres erfuhr man erst nach ihrem Tod, und so weiß keiner, wo das Geld geblieben ist. Ich habe eine Fotografie von ihr gesehen, die sie auf dem Totenbett zeigt. Man sieht ein winziges Gesichtchen mit vielen Falten und einem schmallippigen, aber breiten Mund. Viel Kleines, aber nichts Kleinliches. Sie hatte die langen Jahre der Knechtschaft und die kurzen Jahre der Freiheit ausgekostet und das Brot des Lebens aufgezehrt bis auf den letzten Brosamen. Brechts Greisin nahm sich die Rechte eines Mannes und galt als würdelos. Heute dürfen sich Frauen solche Rechte auch im Alter nehmen, ohne würdelos zu erscheinen. Die Geschlechter haben sich auch sonst angenähert. Während früher nur die Frauen ängstlich die Veränderungen des Körpers registrierten, tun das heute auch die Männer. Das Alter, so Hannelore Schlaffer, ist in gewisser Weise feminisiert worden. Die Geriatrie hat die Philosophie abgelöst. Turnen statt Philosophie. Das Seniorendasein ist eine Existenzform, die sich tüchtige Spezialisten, Ärzte, Reiseunternehmer, Museumsleute, Universitätsprofessoren für die ältere Generation ausgedacht haben. Sie alle arbeiten am Patchwork Altersstil. Es gibt den Seniorenpass, das Seniorenmenü, die Seniorenfahrt, das Seniorenstudium, den Seniorensport und die Seniorenmeisterschaft. Seniorensport für den Körper und das Nachholen der Allgemeinbildung für den Geist. Das Altersmodell unserer Zeit. Wobei es sicher nicht schaden kann, das Alter mit Humor zu betrachten. Das hat zu allen Zeiten geholfen. Ein Beispiel dafür gab der Satiriker Jonathan Swift. Entschließungen für mein Alter. Erstens, keine junge Frau heiraten. Zweitens, nicht launisch, mürrisch oder misstrauisch werden. Drittens, nicht immer die gleiche Geschichte den gleichen Leuten erzählen. Viertens, nicht freigebig sein mit gutem Rat, es sei denn, man wünsche ihn. Fünftens, nicht mit meinem früheren guten Aussehen oder meinem Erfolg bei Damen prahlen. Sechstens, gute Freunde bitten, mir rechtzeitig zu sagen, wenn ich einen dieser Vorsätze breche. Ach, noch in der letzten Stunde werde ich verbindlich sein. Klopft der Tod an meine Türe, rufe ich geschwind. Herein? Woran soll es gehen? Ans Sterben? Habe ich zwar noch nie gemacht, doch wir werden das Kind schon schaukeln. Na, das wäre ja gelacht. Interessant, so eine Sanduhr. Ja, die halte ich gern mal fest. Ach, und das ist Ihre Sense? Und die gibt mir dann den Rest? Wohin soll ich mich jetzt wenden? Links von Ihnen aus gesehen? Ach, von mir aus. Bis zur Grube. Und wie soll es weitergehen? Ja, die Uhr ist abgelaufen. Wollen Sie die jetzt zurück? Gibt's die irgendwo zu kaufen? Ein so ausgefallenes Stück findet man nicht alle Tage. Womit ich nur sagen will, ach, ich soll hier nichts mehr sagen. Geht in Ordnung. Bin schon... Ein Gedicht von Robert Gernhardt. Es fügt sich nahtlos ein in die barocke Tradition der Vanitas-Lyrik, in der die Dichter die Vergänglichkeit zum Thema machten. An den Tod denkt keiner gern, und auch die Einbußen des Alters werden am liebsten verdrängt. Das war schon immer so. Was sich allerdings geändert hat, ist das Bild, das wir uns vom Alter machen. Wie nicht jeder Wein durch das Alter sauer wird, so wird es auch nicht jeder Charakter.